besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Aber bei mir glaubst, weil du mich brauchst. Ich dich aus. Streiten wie das Shit verbraucht. Ich liebe dich so sehr, doch gerade hasse ich dich auch. Denn diesmal passt ich nicht auf, was ich sage und wie ich rede. Komm ich nicht, wenn du mich vermisst. Auf Wiedersehen. Bin lost irgendwo, mit irgendwem. Aber du weißt, dass ich morgen vor deiner Türe steh. Ja, ich bin wahnsinnig. Doch ich war auf alles, ich war nicht im Atem. Ich hab keinen Plan, warum es ausgeartet ist. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Lass mal schlafen gehen, besser ist, du fragst mich nicht, denn es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Du weißt doch, was ich mein. Einmal lachen und dann weinen. Tausende Nachrichten, die du schreibst. Sag mir endlich, wann geht das vorbei? Bin im Studio und mach Hits. Während du denkst, ich bin mit einer Bitch. Du willst mich lieben, doch du hast mich. Nein, ich mach das nicht mit Absicht. Immer diese Kopfix, das ist toxisch. Du bist, was ich brauch, Babe, und manchmal doch nicht. Glaub mir, was ich sag, kenn ich auf den Gossip. Ja, ich bin am Start, wenn du wieder los bist. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit. Doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich.